Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren. Die Stille hinter den Worten hörbar machen. Im Raum nach dem verschwundenen Wort suchen, dem Nachhall von Worten, die gesagt wurden. Die Sprechende, der Autor, ist längst verschwunden, doch nichts verschwindet spurlos. Gedankenspuren bleiben und verwandeln sich in Tonspuren. Ulrike Hage, Komponistin, Musikerin und Autorin, hat ihr Hörstück 2008 für den Bayerischen Rundfunk realisiert. Die Stille hinter den Worten. Hörspielkomposition in 9 Bildern. Von Ulrike Hage. Interessante? Neu. Interessante? Neu. Wahl. Die wirkliche Kunst. Sünde. Kontrolle. Ekel. Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Interessante. Ekel. Beweggründe. Wahl. Zwischen Wort und Wort. Und ist es an der Zeit? Metallstill. So Traum. Traumzustand. Gold verklärt. Thank you. Auf jeden Stein hat der Mensch einen Pfand seiner Klugheit gelegt. Jedes Wort ist gepachtet und belehnt. Beweggründe. Wahl. Jedes Wort. Und Wort. Jedes Wort. Und Wort. Thank you. könnte sein, dass ein Wort davon fliegt. Und keiner kann es je wieder einholen. Dass ein Wort davon fliegt. Es je wiederholen. Dass ein Wort davon fliegt. Es je wieder einholen. Sünde, Kontrolle. Interessante. Neu. Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Ekel. Kontrolle. jeden Stein hat der Mensch einen Pfand seiner Klugheit gelegt. Jedes Wort ist gepachtet und belehnt. Es könnte sein, dass ein Wort davon fliegt und keiner kann es je wieder einholen. So, jetzt ist da lang, ne? Und jetzt gucken wir mal. Die wirkliche Kunst. Also, sie geht überall umher. Sie geht überall umher. Alle Leute begegnen ihr unterwegs und rempeln sie 20 Mal am Tag an jeder Straßenecke an. Aber niemand kommt auf die Idee, dass das die Kunst höchstpersönlich sein könnte. Und ist es an der Zeit? Stillstand, Traumzustand. Kontrolle. So, Herr Richter. Und ist es an der Zeit? So still. Metallstill. So Traum. Traumzustand. Gold verklärt. Ich möchte ewig schweigen. Sterben sollte so einfach sein. Und ist es an der Zeit? So Traum, Traumzustand. Gold verklärt. Ich möchte ewig schweigen. Traumzustand. Stillstand. Traumzustand. Jedes Wort ist. Und ist es an der Zeit, dass ein Wort davonfliegt? Zwischen Wort und Wort und Wort und Wort. Und keiner kann es je wieder einholen. Die Kunst höchst persönlich sein könnte. Jedes Wort ist. Und ist es an der Zeit, dass ein Wort davonfliegt zwischen Wort und Wort. Keiner kann es je wiederholen, dass das die Kunst höchst persönlich sein könnte. Jedes Wort ist. Und ist es an der Zeit, dass ein Wort davon fliegt. Zwischen Wort und Wort und Wort. Jedes Wort ist. Und ist es an der Zeit, dass ein Wort davon fliegt. Leute begegnen ihr an der Straßenecke. Alle Leute begegnen ihr unterwegs und rempeln sie 20 Mal am Tag an jeder Straßenecke an. Aber niemand kommt auf die Idee, dass das die Kunst höchstpersönlich sein könnte. Die wirkliche Kunst. Also, sie geht überall umher. Leute begegnen ihr unterwegs und rempeln sie 20 Mal am Tag an jeder Straßenecke an. Die Stille hinter den Worten. Hörspielkomposition in 9 Bildern von Ulrike Hage mit Annalena Zülke Stimme, Carlos Bika Kontrabass, Ulrike Hage präparierter Flügel, Elektronik, O-Töne. Komposition und Realisation Ulrike Hage. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 2008.